SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit angeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Wir haben gerade in den Nachrichten gehört, es wird deutlich kühler. Aber das kann uns egal sein, weil erstens, wir haben Wochenende und zweitens, ich habe extrem warme Grooves mitgebracht, und zwar von Gabriel Ananda. Ja, das ist das deutsche Produktionsgenie, wo unter anderem Doppel-Whippo, Goldlauschengel und die ganz grossen Hits schon in den Nullerjahren produziert hat. Jetzt erst gerade vor einem Jahr hat er My Little Creek, hat er ebenfalls einen kleineren Club-Hit gelandet, und jetzt hat er zusammen mit dem John Digweed und Nick Muir gespannt, was dabei rauskommt. Lass dich einfach überraschen. Heute frei nach dem Thema Triangles und Soulful Techno. Weiter hat der Sound aus Spanien von Affect, aus Kolumbien vom Camilo Sacramente. Und was da kommt, das ist der fantastische Tim Engelhardt. Und zwar mit Eyes Closed in einem wirklich super sexy Tim Green Remix. Schön, reise ich mit. Viel Spaß. Your eyes closed. Label Anshuna Deep? Nein, sicher nicht. Nein, gut, Anshuna Deep geht auch wirklich fast wöchentlich. Also, naja, ich glaube, es sind etwa 40 Releases pro Jahr raus. Aber dann nicht ganze EPs, sondern wirklich nur einzelne Tracks und sehr, sehr, sehr ausgewählt. Genau wie das hier. Und wieder mal holt Anshuna Deep wieder mal von irgendwo auf der Welt einen unbekannten Act. Diesmal nennt er sich Galago. Das Stück heisst Lost a Signal. Und ja, klassischer Anshuna Deep House-Track. Also eine Mischung aus feinem House-Sound und mit einer ordentlichen Portion Trance. Yeah. überraschend. Es sind schon Leute von dieser Welt. Emi Galvan ist das aus Südamerika. Meisterlich hat er den Groove hier angekriegt. Und zwar ist es ein Remix, den er gemacht hat von After Hour. Kommt in 2-3 Wochen auf Manuel Music raus. Hintergrundinfos zu der heutigen Sendung mit dem Thema Triangles und Soulful Techno von der brandneuen Sounds in Spanien von Affect, aus Kolumbien vom Camilo Sacramente und mein Featured Act von der Woche. Es ist der wunderbare Gabriel Ananda. Das alles noch vieles mehr findest du auf srf.ch/mentalx. Now,

Ist es jetzt Deep Trance? Ist Tribal oder doch Progressive House? Das ist halt so ein bisschen Sache bei East Café. Gut, Osteuropäer, es sind immer super, super upfront. Das heisst, die erkennen ziemlich schnell Trends, so in welche Richtung die Stils so in den nächsten paar Monaten gehen. Und East Café ist einfach wirklich grandios. Unter anderem auf Labels wie Stella Fontaine oder auch hier auf Manuel. Ich glaube auch Manuel, oder? Ja, wird so sein. Under a Shady Tree heisst der Track. Und ja, perfekte Warm-up-Sound, oder? Für so einen kühl grauen Freitagabend. Naja, machen wir die Musik laut und shaken ein bisschen, dann wird es uns warm. Ich im Studio mach's da auf jeden Fall. Das ist ein spanisches Techno- und Hausleben geführt, wird von Affekt. Und das Label hat extremes Renommee. Das liegt aber auch daran, weil sie 2008, also sprich ein Label Syncopat, unter anderem für den Erfolg von Dosen verantwortlich gesehen ist. Seither kommen auf diesem Label wirklich nur Big Names raus. Eine kleine Kostprobe, eben neben Dosen, zum Beispiel noch Tracks von Henry Size oder auch von My Favorite Robot. Und neu, naja, hätte ja früher oder später müssen kommen, Nick Warren, zusammen mit seinem Co-Produzent, mit dem Südamerikaner, nämlich Nicolas Rada, haben sie einen Remix gemacht, die zwei, und zwar von Appesend. Bangers und Soulful Techno. Das ist ein Thema von der heutigen Episode Mental X Electronic hier auf SRF Virus. Mental X, das bin natürlich ich. Und Soulful Techno, das haben wir hier auch gerade. Und zwar zum zweiten Mal habe ich das heute oben mit in der Playlist genommen. Das ist Khan Karay mit seinem wirklich irrsinnigen Remix für Gizeh. Hintergrundinfos zu der heutigen Episode und natürlich auch der Podcast, Playlist und alles, was du brauchst für ein langes und hoffentlich exzessives wildes Partywochenende, findest du auf srf.ch/mentalx. Den Podcast bekommst du natürlich dann auch ab der 11 auf iTunes for free. Yeah! ist das ein richtiger Klassiker, oder? Luna City Express in Motherland, das ist allerdings ein neuer Remix, und zwar vom DJ LT, den sehr oldschoolig. Und ich habe schon in den 90er Jahren mit dem DJ T, damals ist er noch in Frankfurt daheim gespielt, und damals ist er sehr, sehr minimalistisch gesehen. Heute ist er ein bisschen eher groovig und das steht ihm absolut gut. Was er da gemacht hat, ist richtig geil halt. Noch ein 303 fehlt und dann wären wir wirklich endgültig im Acid House und davon. DJ T, ein Remix von Motherland im Original von Luna City Express. We'll be right back. Progressive. das Label und natürlich sein Labelchef Gent Berlin wirklich einen kompletten neuen Anstrich, zumindest musikalisch. Ich rede natürlich von Einmusik mit seinem Label Einmusiker. Und hat schon wieder eine neue in der Pipeline. In 3 Wochen kommt sie raus, eben auf Einmusiker. Und produziert hat sie Kemnich. Und das Stück heisst This Night. Grandios. SRF Virus. Essential Tune. Don't stop. Während sich in Großbritannien, besonders in England und in London selber, mit den 90er Jahren das ganze Progressive House und Tech House Ding ausgeweitet haben, haben die Schotten angefangen, eine komplett eigene Szene aufzubauen. Sie ist musikalisch nicht so weit weg gesehen von den Engländern, sprich, es hat auch so gewisse House-Ansätze gehabt. Sie sind allerdings ein bisschen technoider gewesen. Labels wie zum Beispiel Hook oder Bellboy, magst du dich vielleicht erinnern, wenn du ein bisschen länger schon elektronische Musik los sind, damals so absolut State of the Art gewesen. Und einer von denen, Headliner, schon in den 90er Jahren, das war Lynx. Aus Schottland ist er und jetzt meldet er sich zurück, dass seine neue Scheibe schlimm ist. Und zwar mit Don't Stop. Richtig sexy oder eben soulful Techno. We'll be right back. SRF Virus. Essential Tune. Irgendwo in Frankfurt in einer Tiefgarage in einem Club namens Omen. Du weißt sicher, was er jetzt kommt. Im Papa Wed, sprich im Sven Wed, sein Wohnzimmer, wie er es doch gerne bezeichnet hat. Und die Partys da drinnen sind berühmt-berüchtigt gewesen. So um die 800 bis 900 Leute jeden Freitag, wenn das Sven Wed Musik gemacht hat. Und einer von diesen Gästen, das war der Gabriel Ananda gewesen. Inspiriert vom Sven Wed, seinem Set hat er angefunden, ich fange jetzt an, Musik machen. So heisst es richtig. Und dann, bis der große Erfolg gekommen ist, ist dann doch ein paar Jahre gegangen. Eigentlich genauer gesagt, bis etwa so 2004. Dann hat er Sven Wed das erste Demo gegeben und dann hat die Karriere angefangen, eine Frucht. Besonders beim Sven Wed auf Cocoon, aber auch auf Traumschallplatten hat Gabriel Ananda bis jetzt seine Sounds released. Und gerade vor einem Jahr hat er sein eigenes Label gegründet namens Soulful Techno. Das Erstlingswerk, The Little Greek Behind My House, hat John Dick mit Hufen und Arbeit gespielt und darum wundert es einem nicht wirklich, dass die zwei zusammen im Studio gesehen sind. Also eigentlich sind es ja drei Stück, weil der John Digweed macht das ja nicht allein, sondern er hat ja noch seinen langjährigen Co-Produzent, nämlich den Nick Muir. Das ist mein Featured Act von der Woche, und zwar der Gabriel Ananda mit der neuen Scheibe Thank You and Dream. Das ist Gabriel Ananda zusammen mit dem John Digweed und dem Nick Muir auf Bedrock rausgekommen. Ein wundervoller, soulvoller Techno-Track. Naja, was zum Label halt. Ja, ja, ich könnte es jetzt sagen, aber Schluss sein. Doch, jetzt bin ich mal recht haberisch. Ich habe ja gesagt, schon vor einem Jahr, wo der Typ mir das erste Demo zugeschickt hat, der wäre ganz, ganz gross. Und voilà. Auf ein Paket im Sole, seinem altwürdigen, renommierten Techno-Label, der Camilo Sacramente, am Durchstarten mit Azur. Dieser Track liegt doch tatsächlich schon 3 oder 4 Wochen bei mir in der Plattenkiste, respektive in der virtuellen Plattenkiste rum. Und ich habe mir gedacht, irgendwann müssen wir mal spielen. Und naja, jetzt hat er doch noch einen Platz gefunden. Lieber Sport als nie produziert. Jetzt ein Israeli, Ferjay. Und ein Stück heisst Prophecy. Wirklich ganz, ganz, ganz starke Trance-Nummer. Das ist eigentlich schon eine Idee, was du am Wochenende machst. Gut, wir hatten zum Beispiel den Michael Mayo, Labelchef von Compact in Zürich, zusammen mit Eagles and Butterflies. Der kommt wiederum aus den USA und ist vom John Digweed auf Bedrock entdeckt worden. Das Ganze findet morgen so oben statt. Und genauer gesagt im Hive Club. Was so schnell wo und wie passiert, das erfährst du in meinen Club Selections und die bekommst du genau jetzt. SRF Virus Mentor X Club Selection. Also der Hive Club hat den ganzen Monat November wirklich brilliert mit dem Line-Up. Aber jetzt, gerade so für das letzte Wochenende, setzen sie einen drauf. Wie gesagt, von Compact, der Michael Mayo von Bedrock, Eagles and Butterflies. Und das die ganze Nacht morgens oben in Zürich im Hive Club. Schon eher auf einen Techno-Sound. Dann gehst du gerade im Hive nebendran in einen Supermarkt, ebenfalls in Zürich, ganz klar. Dort ist der Stefano Nofferini. Auch in Luzern läuft etwas. Sie haben ja auch einen sehr starken Club mit dem Rock. Und morgen ist dort Anastasia. Das heisst, dort wird es ein ziemlich wuchtiger Techno-Sound. Ein richtiger Soulful Techno-Sound. Den hat er heute bereitgestellt. Die heutige Sendung kannst du in guter Stunde gratis downloaden auf srf.ch/mentalx und selbstverständlich auf iTunes. Die Playlist ist spätestens ab Montag für dich bereit. Und besuche einfach einmal die SRF Virus App. Dort findest du auch allerhand nützliche Informationen über unsere Sender, über mich und natürlich allerhand Informationen zu guter Musik. Yep. seine Fanbase, die ist wirklich immens. Aus Italien kommt der Guy Baroni, ist das mit seiner neuen Scheibe, und zwar auf dem Solar Stone Label. Das Stück heisst Shiny und ja, schon ziemlich auf den Punkt, oder? Gut, in Anbetracht dessen, dass man im Moment so mit grossen Schritten Richtung Trance, wo das irgendwie noch vor 2-3 Jahren wirklich als absolutes No-Go war, ist der Begriff Trance, wird immer mehr aufgebaut. Vielleicht hast du auch schon die neue Eric Price Scheibe unter seinem alten Ego Pride gehört. Irgendwie in den 90er Jahren. Gut, ich habe sie dabei. Vielleicht kriege ich sie noch rein in der nächsten halben Stunde. Hey, das ist SRF Virus. Ich hoffe, du bist ein angenehmes Wochenende gestartet. Hintergrundinfos zu meiner heutigen Show bekommst du auf srf.ch/mentlix. Den Podcast kannst du dort gratis downloaden, gut eine Stunde. Und den Podcast, du weißt es, bekommst du natürlich auch for free auf iTunes. Schönes Wochenende. aber dermassen durchgeknallt. Die neue Scheibe von Eric Pride, sprich unter seinem alten Ego, nämlich Pride, Stay With Me. Und vielleicht so ein bisschen Hommage an die wilden, vor allem frühen 90er-Jahre-Rave-Szene sind. Und ich werde einfach mal überrascht, das wird richtig, richtig krachend. Triangles. Soulful Techno ist natürlich das Label von Gabriel Ananda und er ist mein Featured Act von der Woche. Findest viele Hintergrundinfos zu ihm auf meiner Homepage auf srf.ch/mentalix und bei den Triangles, da sind wir beim Spanier, beim Affekt gelandet. Der hat nämlich von Octopus, das Techno-Label, die Scheibe rausgegeben. Sie heisst, naja klar, Triangles. So schnell sind 3 Stunden elektronische Clubmusik rum. Ab Montag findest du eine Playlist online. Der Podcast ist schon eine gute Stunde auf der Homepage srf.ch und selbstverständlich auch auf iTunes. Und am nächsten Freitag bin ich nicht hier live im Studio. Ich gehe in die Ferien, aber da kannst du natürlich nicht dafür. Ich habe gleich ein paar Sounds auf die Seite gelegt. Ganz normal, ab der 7. zu oben mache ich so eine Art Best of November, meine Lieblings-Tunes vom November. Und die letzte Stunde, da habe ich einen Live-Mitschnitt von meinem Set im High vor einem guten Monat, also zumindest mal Part 1 davon. In 2 Wochen bin ich allerdings wieder live im Studio. Und wenn du mich auch immer hörst, ich hoffe, du genießt das Wochenende und komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao.